Heute lacht das Leben, heute strahlt das Licht. Dieser Tag gehört dir, vergiss ihn nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Lieber Patty, dein Weg soll hell und voller Freude sein. Bleib gesund, stark und niemals allein. Du sollst ewig leben. Ja, so muss es sein. Alles Gute zum Geburtstag, Patrick Unterbein. Freunde und Familie singen heut für dich. Glück und Liebe leuchten festlich wie ein Licht. Mihai Pöll sagt es klar, wir stimmen alle ein. Patrick, dieser Tag soll unvergesslich sein. Groß voller Energie. Happy Birthday, lieber Patrick Unterbein. Dein Weg soll hell und voller Freude sein. Bleib gesund. Mr. Michael Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Patrick Unterbein, bleib gesund und glücklich. Michael Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Patrick Unterbein. Bleib gesund und glücklich. Bleib gesund.